Das Thema dieser Station, das ist die Uferstraße 17, ist der sogenannte aktive Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen 1923. Die deutsche Regierung hatte direkt nach der Besetzung im Januar 23 den passiven Widerstand ausgerufen. Dieser Widerstand brachte Frankreich aber nicht dazu, nachzugeben. Bestenfalls verzögerte der passive Widerstand, also die Verweigerung der Zusammenarbeit mit französischen Behörden, bestenfalls verzögerte dieser passive Widerstand die Auslieferung der Reparationswerte, die die Franzosen zu beschlagnahmen suchten. Die Arbeiterschaft zahlte dafür einen sehr hohen Preis, zum einen nämlich in Gestalt der sich beschleunigenden Inflation, zum anderen in Form von zunehmender Erwerbslosigkeit und schierer Not. Im Sommer 1923 plädierten Unternehmen, Behörden, Regierung und auch viele Gewerkschaftsmitglieder allmählich einen flexiblen, einen pragmatischen Umgang mit den französischen Behörden, um die politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Kosten in Grenzen zu halten. Beispielsweise waren viele Unternehmen nicht bereit, ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, um den passiven Widerstand um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Die Gewerkschaften sahen mit Schrecken, dass die erwerbslosen Mitglieder zu den Linken davonliefen und dass sie die Kontrolle über die Arbeiterschaft zu verlieren drohten. Unternehmen, Gewerkschaften und Regierung waren deshalb zunehmend bereit, auch einen diplomatischen Ausweg zu suchen, anstatt dickköpfig und ideologisch an passivem Widerstand festzuhalten. Die völkisch-nationalistische Rechte dagegen propagierte den aktiven Widerstand, gerade auch, weil der passive ja nichts brachte. Ihre Ziele waren Vertreibung der Besatzungsmacht, Abschaffung des Versailler Friedensvertrags und die Revision der Kriegsniederlage von 1918. Aktiver Widerstand bedeutete Sabotage, Überfälle, Attentate und Anschläge. Relevante Kräfte innerhalb der Regierung, innerhalb der Kapitalseite und in der Reichswehr und sogar in den Gewerkschaften, in den christlichen Gewerkschaften, unterstützten den aktiven Widerstand. Reichswehrminister Otto Gessler von der Deutschen Demokratischen Partei, kann man grob mit der heutigen FDP in Beziehung setzen, und Arbeitsminister Heinrich Brauns vom Zentrum, wiederum grob gesprochen mit der CDU heute vergleichbar. Sie unterstützten als Minister diese Politik der Anschläge organisatorisch und logistisch. Vor allem die Industrie des Ruhrgebiets und die Reichsregierung stellten den Aktivisten erhebliche Summen Geldes zur Verfügung. Seit März 1923 häuften sich dann die Anschläge dieser völkisch-nationalistischen Rechten auf französische Einrichtungen im Ruhrgebiet. In der Region um Witten beispielsweise sprengten Unbekannte in der Nacht vom 17. auf den 18. März die Bahnbrücke bei Volmerstein. Es gab auch Sprengungen an der Ruhrtalbahn, irgendwie im Bereich von Herbede. Anfang Mai 23 verhafteten die französischen Behörden den praktischen Arzt Dr. Meyer und den Studenten Frielinghaus aus Bommern, weil sie an Eisenbahnsprengungen beteiligt gewesen sein sollen. Im Mai und im Juni 23 steigerten die Attentäter ihre Sprengstoffanschläge. Weil die Besatzungsbehörden darauf mit immer neuen Repressionsmaßnahmen reagierten, die praktisch als Kollektivstrafen funktionierten, wuchs die Missstimmung der Arbeiterschaft über die nationalistischen Saboteure. Im Verein mit der Regierung nahmen sich die nationalistischen Saboteure aber auch tatsächliche oder angeblicher Kollaborateure an. Aus ihrer völkisch-nationalistischen Perspektive sabotierten Spitzel und Spione, so diffamierten sie Menschen, die in irgendeiner Weise Umgang mit den Franzosen hatten. Also Spitzel und Spione diffamierten den Widerstand. In Münster, in Hamm und in Hagen, die jeweils außerhalb der besetzten Gebiete lagen, bildete die Regierung sogenannte Spionageabwehrkommissariate. Diese unterhielten ein Netz von Agenten, im Jargon der Zeit als nationale Vertrauensmänner bezeichnet, ein Netz von Agenten im besetzten Gebiet. Ihre Aufgabe war es, Material über Kollaborateure zu sammeln und zu helfen, festgenommene Kollaborateure aus dem besetzten Gebiet herauszuschaffen. Das Haus in der Uferstraße 17, hier nebenan, wo wir gerade sind, diente den Spionageabwehrkommissariaten Hamm und Münster als Operationsbasis. Dort befand sich das Bommeraner Ruhrstrandbad. Nationaler Vertrauensmann der Kommissariate in Witten war der Lehrer Hugo Kraushaar, der 1892 in Hefen zur Welt gekommen war. Er wohnte in diesem Haus, das seinen Schwiegereltern gehörte. Seine Schwiegereltern, Dietrich Kemper und dessen Ehefrau, betrieben das Bommeraner Strandbad. Krauss sah bewunderte Schlageter und war ein regelrechter Franzosenhasser. Als Soldat hatte er während des Ersten Weltkriegs unter anderem in Frankreich gekämpft. Mehrfach verwundet, beendete er seine Dienstzeit im Rang eines Leutnants. Krauss war ein regelrechter Draufgänger. Den Kulturstand des Franzosenpacks, wie er es ausdrückte, dieser Kulturstand sei niedriger als der der Wilden aus Afrika. Außer den Franzosen hasste Krauss die Linke. Er selber war, wie seine Familie, Nationalsozialist, auch schon in den 20er Jahren. Viele Menschen nutzten das Grundstück des Strandbads seiner Schwiegereltern zum Schmuggeln. Manchmal störte dabei der Suchscheinwerfer, den die französischen Soldaten auf der Ruhrbrücke installiert hatten. Krauss ruderte bei Bedarf Aktivisten des aktiven Widerstands über die Ruhr. Einmal waren es einige Männer, die, mit Handgranaten ausgestattet, nach Mülheim wollten, um dort einen Separatistenführer zu ermorden. Zu den Aktivisten, die Krauss unterstützte, gehörten Rudolf Ulsberger aus Hefen und Ewald Specht aus Stockum. Ulsberger und Krauss kannten sich vermutlich gut. Sie stammten beide aus dem Hefener Ortsteil Krone. Specht war Ulsbergers Chef. Sie machten sogenannte Vaterlandsverräter im besetzten Gebiet, wie sie sagten, unschädlich. Also sie brachten sie um oder verhafteten sie und brachten sie außerhalb des besetzten Gebietes. Beide waren schon 1923 Nationalsozialisten. Sie entführten unter anderem einen Mann aus Formholz, der Schmuggler an die Franzosen verraten haben soll, die an der Burgruine Hardenstein Öl für die Wittener Zechen über die Ruhr brachten. Das war eine ganz beliebte Stelle, wo man relativ gut über die Ruhr kam. Ulsberger und Specht führten dabei eine Gruppe deutschvölkischer Männer aus Bommern. Die Gruppe brachte den Formholzer durch die französischen Linien nach Wuppertal-Barmen. Regelmäßig waren im Haus Uferstraße 17 Kommissare aus Münster und Hamm zugegen. Krauss wurde später mit dem Schlageter-Schild ausgezeichnet und erhielt 1925 eine offizielle Belobigung seitens der Regierung Arnsberg und seitens der Staatspolizei. Um es mal so zu sagen, ein Gewalttäter, ein Unterstützer von Gewaltverbrechen wird von einer demokratischen Institution, nämlich der Bezirksregierung Arnsberg, und von der demokratischen Polizei des demokratischen Staates der Weimarer Republik ausgezeichnet. In den Medien, im Fernsehen, in Zeitungen, aber auch in der Fachliteratur liest man immer, die Weimarer Republik scheiterte daran, dass sie von Links- und Rechtsextremen in die Zange genommen wurde. Ich meine, das Beispiel Krauss zeigt, dass das zu kurz gegriffen ist. Wenn demokratische Institutionen einen Gewaltverbrecher mit einer Auszeichnung versehen, und Krauss war ja nicht der Einzige, heißt das, dass man den Aspekt der Verantwortung der Institution selber für das Scheitern Demokratie wesentlich stärker berücksichtigen muss. Es gibt andere Beispiele, die auf dem Audiobook auch noch angesprochen werden, aus denen sich ergibt, dass diese Sichtweise links- und rechtsextreme nehmen die demokratische Mitte in die Zange, das ist einfach zu kurz gegriffen, und historisch ist es so, sowieso längst widerlegt.